Eine Hitze wie im Treibhaus. Den Thermometern stieg das Quecksilber zu Kopf. Seit 1940 hatte Paris keinen so heißen Sommer erlebt. Die ewigen Nörgler fragten sich schon, ob das ein gutes Zeichen sei. Hélène saß am Schreibtisch und löschte ihren Durst. Noch was zu trinken, Chef? Sie trug ein luftiges Kleid in kräftigen Farben, ärmellos und großzügig ausgeschnitten. Agentur Viertlux. Ihr Dekolleté war bemerkenswert. Es gab Einblicke, doch das Beste von allem war nochmal separat verpackt. Gehörte sich das? Mr. Burmain? Höchstpersönlich. Jetzt Ferrand. Ferrand? Paul Ferrand. Oh. Wir waren zusammen im Stalag. Ich muss Sie treffen. Okay. Ich werde bei meiner Concierge einen Tausender hinterlegen. Der Tausender kann nicht mal. Wir werden uns treffen, ist das klar? Wer war das? Ferrand. Ich habe ihn in der Gefangenschaft in Deutschland kennengelernt. Stammlager, Stalag genannt. Kommt gerade aus dem Knast, 5 Jahre. Ein ziemlich sympathischer Gauner, weit über dem Durchschnitt, nicht das Übliche. Er will mich treffen. Das ist wiederum nicht unüblich. Das Treffen soll heute Abend stattfinden, Rue de Moulin de la Vierge, 14. Arrondissement. Ich soll mich als Clochard verkleiden und ihn in einer Billardkneipe treffen. Und? Gehen Sie hin? Natürlich. Und falls andere Bekloppte möchten, dass ich als Frau verkleide zur Poterne de Peuplier gehe, als Priester am Saint-Martin-Kanal entlang spaziere oder im Adamskostüm über die Place de la Concorde, dann notieren Sie bitte genauestens Ihre Anweisungen, Hélène. Agentur Viertlux? Perron hätte an seinem Billardtisch warten können, bis aus Kommissbrot Kuchen wurde. Aber da war ein zweiter Anruf. Ein Monsieur Godbert möchte Sie sehen, Rue de Douanier. Ganz in der Nähe des Wasserspeichers von Montsouris. Von dort wird halt Paris mit Trinkwasser versorgt, seit 1888. Ich ging an der Pseudo-Zitadelle vorbei auf die Avenue Reille am Parc Montsouris entlang. Schöne Gegend. Die Villa von Monsieur Godbert lag mitten im Grünen, blühende Blumen überall. Eine nackte Frau aus Stein badete ihre Füße in einem winzigen Brunnen. Ich bin mit Monsieur Godbert verabredet. Nestor Burmain. Würden Sie bitte hier warten? Das Dienstmädchen sah nicht besonders schlau aus. Ihre Wangen waren noch vom Wind ihres Heimatkaffs gerötet. Sie führte mich ins Haus. Oh, ich wusste nicht. 20, 22, sagen wir 23, ziemlich hochgewachsen, schöne rote Haare. Sie sah mich fragend an. Guten Tag, Mademoiselle. Mein Name ist Nestor Burmain. Monsieur Godbert erwartet mich. Ach ja, natürlich. Nett, Sie kennenzulernen. Ihre Finger mit den lackierten Nägeln waren weich und kühl. Der Hausherr dagegen war eine Enttäuschung. Ich habe nur Gutes über Sie gehört, Monsieur Burmain. Unsere Berufe hätten uns vielleicht früher zusammenführen können, aber ich habe schon vor einiger Zeit meinen Rücktritt eingereicht. Fette, weiße Bischofshände mit ungepflegten Fingernägeln. Etwa 60, aufgedunsen, mit kaltem Blick. Jemand will mich erpressen. Und Sie, Monsieur, sollen das in Ordnung bringen. Ich kenne übrigens meinen Erpresser, mein Stolz. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Die Polizeidienststellen liegen zu dicht am Palais de Justice, wo ich bekannt bin. Ich möchte keinen Skandal. Ich habe zwar noch Beziehungen... Im Palais de Justice. So langsam wissen Sie mich einzuordnen. Also, Romain Godbert, Oberstaatsanwalt. Ich war im Gefängnis nach der Befreiung. Dieser kurze Aufenthalt in den Kerkern der 4. Republik hat meine Einstellung ziemlich verändert. Mir lief es kalt über den Rücken. Monsieur Godbert, Oberstaatsanwalt, der Mann, der krank wurde, wenn die Köpfe nicht rollten, wie er wollte. Monsieur Rübe ab. Übrigens, ich bin inzwischen ungefährlich geworden. Naja. Wer will Sie erpressen? Und warum? Warum, weiß ich nicht. Ja, ist heute Morgen gekommen. Ein gewisser Ferrand will, dass ich ihm 250.000 Francs postlagern und das Hauptpostamt Avenue General Leclerc schicke. Sie machen ihm begreiflich, dass es besser ist, damit aufzuhören. Er rückte einen beachtlichen Vorschuss heraus. Noch ein Grund, die Verabredung mit Ferrand im Billardsalon einzuhalten. Nett von Ihnen, mir Ihr Vertrauen zu schenken. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe mich schon lange nicht mehr verkleidet und im Moment habe ich viel Zeit. Das Ganze muss Ihnen ziemlich bescheuert vorkommen. Oh, nicht mehr, als würde es die Monsignoreo meine Hand anhalten. Wissen Sie, bei mir muss alles wie am Schnürchen laufen, sonst läuft gar nichts. Wir gingen in die Rue d'Alesia und plötzlich sprudelte es aus ihm heraus, warum das alles und so. Weil er mir vertrauen müsse und dass alles korrekt laufen solle, der Einsatz sei sehr hoch. Ohne Ihre Hilfe geht mir das Ding durch die Lappen, Birma. Sie sind korrekt und gewissenhaft und wenn ich vor Ihnen die Hüllen fallen lasse, werden Sie mir nicht den Teufel an den Hals schicken. Und ich lasse jetzt die Hüllen fallen. Aber doch nicht hier, Ferrand. Da kommt jemand. Sie haben recht. Der kleine Scherz ließ ihn zum Eisblock erstarren. Genau das Richtige bei den Temperaturen. Gehen wir zu mir? Du machst es aber sehr wichtig. Damit das klar ist. Das Ding bringt ein paar Millionen. Zum letzten Mal hatte ich 1938 was über die Rue Blottière gehört. Damals wurden dort die 3 Portionen Fleisch entdeckt, die allerdings nicht zum Verzehr geeignet waren. Es handelte sich um Rumpf, linken Oberschenkel und rechten Arm einer alten Dame. Ein beschissenes Viertel und ich habe die beschissenste Bruchbude in der beschissensten Straße. Das einzig saubere sind die Wanzen, blank wie Maikäfer. Eine zerfressene Fassade, davor eine Baustelle, dahinter die Schienen des Güterbahnhofs. Wirklich eine Bruchbude, die sich neben anderen Gesetzen auch über die der Statik lustig machte. Gehen wir rauf? Gut. Alles voller Dreck. Hier wohnten offensichtlich nur abgewrackte Ganoven. Oh, wen haben wir denn da? Die Frau war rothaarig. Wahrscheinlich ein hübsches Gesicht, wenn man sich die Spuren des Alkohols wegdachte. Ich gab ihr 30 Jahre. Hatte wohl schon bessere Tage gesehen. Sie trug einen schmierigen Morgenmantel, der nur notdürftig von einer Schnur zusammengehalten wurde. Sie versuchte, ihre Toilette in Ordnung zu bringen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Die Schnur fiel zu Boden. Außer einem paar heruntergerutschter Nylonstrümpfe trug sie kein überflüssiges Kleidungsstück. Oh. Na, was war das für eine Frau? Keine Ahnung. Völlig blau. Die haben trotzdem das Gefühl, die gehört nicht hierher. Meinen Sie, ich gehöre hierher? Ferrand schloss das Fenster. Er machte eine weit ausholende Bewegung. Ich hatte schon Klos gesehen, die größer waren als dieses Loch. Das donnernde Rollen eines Güterzuges wurde etwas leiser. Ein Nachtfalter flog besinnungslos gegen die nackte Glühbirne. Aber das hier wird bald ein Ende haben. Haben Sie mal was von den Ratten von Montsouris gehört? Mein Freund Marc Covet vom Crépuscule hatte sie so getauft. Einbrecher, die sich hauptsächlich hier im Viertel betätigten. Avenue du Parc de Montsouris, Rue de la Tombe-Soire. Und ich bin einer von denen. Willst du die Jungs hochgehen lassen? Wofür halten Sie mich? Er zog die Jacke aus und legte sie neben sich auf die Bettdecke. Dann wischte er sich mit einem schmierigen Tuch die Stirn. Ja, das ist aus mir geworden. Ein alberner Einbrecher. Eine arme Sau. Ich hatte Geld wie Heu. Und in den 10 Jahren Freien haben sich auch die Frauen davon gemacht. Und jetzt? Nix ist mit Solidarität im Milieu. Die haben mich total fallen lassen. Also doch, du willst wen verpfeifen? Ach, Quatsch. Aber ich hab da ein ganz heißes Ding, bei dem ich die Hornochsen von Montsouris nicht dabei haben will. So, jetzt wissen Sie alles. Alles? Also wirklich, du bist überhaupt nicht kompliziert. Über mich wissen Sie alles. Ich habe meine Gründe. Ich rufe Sie an. Spätestens morgen. Im Treppenhaus traf ich auf keine Menschenseele. Eine beeindruckende Ruhe herrschte im ganzen Haus. Draußen das gleiche Bild. Der Mond stand käsegelb am Himmel und schickte sein giftiges Licht auf die Szenerie. Nichts regte sich. Aus einer Häusernische ragten 2 Beine. Nein, das war keine Leiche, nur ein sturzbesoffener Clochard. Eine Literflasche in seine Brust gedrückt, die Hose offen, schlief er seinen Rausch aus. Der Schrei kam aus dem Wanzenhaus. Ich rannte sofort zurück und tastete mich im Dunkeln zur Treppe. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf. Im Fallen hielt ich mich an etwas fest, das sich wie eine kleine feste Brust anfühlte. Die Brust war in diesem Haus weder jetzt noch vorher am rechten Ort. Jemand stürzte auf Stöckelschuhen an mir vorbei. Ich ließ ihn stürzen, benommen wie ich war. Ich ging wieder nach oben, zweiter Versuch, tastend, horchend. Ich machte Licht. Ein Nachtfalter warf riesige Schatten. Sie strichen über das kantige Gesicht der Ratte von Montsouris. Perron lag mehr oder weniger friedlich auf dem Rücken, parallel zum Bett. Um ein Haar hätte sein Kopf ein paar Meter weiter gelegen. Der Rasiermesserschnitt hatte ihn fast vom Rumpf getrennt. Ich machte mich aus dem Staub direkt nach Hause. Meine Clochardjacke war blutbeschmiert. Ich kippte eine eiskalte Erfrischung runter, schob ein Schlafmittel hinterher und legte mich ins Bett. Nackt, wie die Rote unter ihrem Morgenmantel. Nur wissen, Chef, wo Sie stecken. Kommen Sie nicht ins Büro? Bin spät ins Bett gegangen. Keine Details, bitte. Besorgen Sie ein paar Zeitungen, ich bin gleich da. Ich reinigte meine Blutjacke, duschte, zog mich an und steckte meinen Revolver ein. Erzählen Sie, Chef. Was ist los? Rheuma? Naja, in Ihrem Alter. Ich habe gestern Nacht mit einer Rothaarigen gewagte Turnübungen gemacht. Ich dachte, Sie hätten sich mit einem gewissen Ferrand verabredet. Ferrand ist tot. Abgestochen wie ein Schwein. Hélène hatte sich schnell von ihrem Schrecken erholt. Das heißt, Sie wissen immer noch nicht, um welche heiße, saubere Sache es geht, bei der mehrere Millionen rausspringen sollen? So ist es. Und ich weiß auch nicht, wer die Rote ist. Vielleicht steht was in den Zeitungen. Nackt unter einem blutgetränkten Morgenmantel irrte sie durch die heiße Nacht. Nichts davon. Und auch von Ferrand war nichts zu lesen. Ich schnappte mir das Telefon und ließ mich mit Marc Covey vom Crépuscule verbinden. Ist Ihnen eine weggelaufen? So kann man es auch sagen. Blond? Rot. Umso besser. Ist was im Busch? Vielleicht. Fällt was für mich ab? Sie müssen was dafür tun. Letzte Nacht Quartier de Plaisance. Irgendwas bei den Polizeimeldungen? Kamen Sie aus dem Haus? Aus welchem Haus? Na, heute Nacht ist ein Haus abgebrannt. Eine alte Bruchbude. Kurz bevor es hell wurde. Eine brennende Zigarette hat die Katastrophe heraufbeschworen. Hübsch gesagt. Ein Zitat aus dem Artikel meines Kollegen. Fliegt bestimmt bei der nächsten Ausgabe raus. Na, Sie wissen doch, um die Rue Blottière kümmert sich kein Schwein. Ja, danke, Covey. Salut. Hélène, kommen Sie mit. Wird bestimmt interessant. Und dann gehen wir essen. Laden Sie mich ein? Ich hielt mit meinem Dugard unter der Brücke, die das 14. vom 15. Arrondissement trennt. Ich täuschte eine Panne vor, denn in der Rue Blottière gab es eine Autowerkstatt. Ich warte hier auf Sie, Chef, ja? Die Wanzen hatten Schwein gehabt. Das Totenhaus stand da, als wäre nichts geschehen. Ich ließ den Wagen trotzdem in die Werkstatt schleppen. Dauert's lange? Kann man vorher schlecht sagen. Dann gehen wir mal eine Runde spazieren, ne? Gibt nicht viel zu sehen hier, Madame. Außer Julot. Aber das ist nichts für eine Dame. Und wer ist Julot? Der größte Säufer des Viertels. Wurde heute Nacht ohne Hose gefunden. Auch sein Mantel war weg. Sei ihm geklaut worden. Wie gesagt, nichts für eine Dame. Dabei schielte er gierig zu Hélène, die im Gegenlicht der Einfahrt stand. Ihr leichtes Sommerkleid war sehr durchsichtig. Erst klasse. Ich ging mit Hélène auf das baufällige Haus zu. Sind Sie sicher, dass da drin Leute wohnen? Ein Araber und eine Frau, die rumgereicht wird, sagt der Mechaniker. Oh, wie furchtbar. Der Hausflur stank. Die Treppenstufen dienten als Mülldeponie. Außerdem schien ein Sack Kohlen über die Stufen geschleift worden zu sein. Wir sind wohl allein hier, was? Gehen wir nach oben. Mhm. verlassen das Nest. Auch das Zimmer unseres Freundes Ferrand. Der Toilettentisch und der einzige Stuhl standen in einer Ecke. Das Eisenbett war hochkant gegen die Wand gelehnt. Keine Leiche auf dem Boden. Hausputz. Wollen Sie Kommissar Farou alarmieren? Wir schauen uns erst noch die anderen Zimmer an. Muss das sein? Es waren drei Zimmer, die von einem Müllart-Designer eingerichtet worden waren. Über einem Bett hing eine Sammlung aufmunternder Hintern und Brüste aus einschlägigen Magazinen, aber auch eine echte Zeichnung. Lassen Sie das hängen. Ich nahm sie trotzdem ab. Ein Foto 6x9 hatte unter der Zeichnung gesteckt und fiel aufs Bett. Ein sowas? Siehst du angezogen und außerdem nüchtern. Meine Rote. Wir gingen zurück zur Werkstatt und holten den Wagen. Ich zeigte dem Mechaniker das Foto. Kennst du die hier zufällig? Wollen Sie mich verarschen? Ist das nicht die, die sich die drei in einem Abbruchhaus teilen? Oh, die ist was ganz anderes. Ja, dann kommt die Kleine wohl doch vom Land. Wissen Sie, wo das Foto gemacht worden ist? Zwischen der Rue des Arbustes und der Rue des Camélias. Auf der Brücke hinter dem Hôpital Brousset. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich hatte eine Zeit lang im 14. gewohnt. Zuerst in der Villa Duty, im selben Haus wie Jacques Prévert, nicht weit von der Camélia. Aber den Hintergrund hätte ich nicht wiedererkannt. Wo fahren wir denn eigentlich hin zum Essen? Noch nicht. Meine rote Dame hat sie als Kameliendame entpuppt. Wir schauen uns erstmal die Brücke und die Umgebung an. Und dann? Dann gehen wir noch bei Anatol Tschaikowski vorbei. Ein Kunstkritiker? Ja, der wohnt hier. Wenn die Rote hier aus der Gegend kommt, kennt er sie bestimmt. Und dann gehen wir aber essen. Zwischen dem bewaldeten, zugewucherten Bahndamm glänzten die Schienen über dem Schotter. Hier und da lagen eine kaputte Gemüsekiste oder ein Pappkarton herum. Auch ein einsamer, verlassener Schuh und sowas ähnliches wie eine Hose hingen in einem Dornenstrauch. In Paris gibt's Leute, die noch nie was von Mülleimern gehört haben. Die blonden Barthaare von Tschaikowski zitterten. Er nahm seine dunkelgrüne Samtmütze ab, als er Hélène begrüßte. Kommen Sie ruhig rein. Danke. Ja. Ich bin gerade dabei, mein Buch über Alphonse Allais zu beenden. Wer ist das? Das ist der Begründer vom Cabaret Le Chat Noir. Ach. Sein Arbeitszimmer war mit naiven Bildern und einer Menge bizarrer Gegenstände dekoriert, mehr oder weniger surrealistisch. Auf einem Möbel zwischen zwei Tabakdosen in Form von menschlichen Schädeln bewegte sich eins der ersten Mobiles von Calder. Was möchten Sie, Bürmer? Ein paar Geschichten aus meiner Anthologie des Alltags. Nein, ich bin sozusagen im Dienst. Hier, die Kleine auf dem Foto, kennen Sie die? Oh, natürlich. Unvergesslich. Und unvergessen. Also, wenn Mademoiselle nicht hier wäre, dann könnte ich einfach... Ja, ja, nicht so schamhaft, raus damit. Ja. Also, sie heißt Marie Courtenay, völlig verrückte Kleine, säuft, nimmt Drogen, Nymphomanin. Ihr Mann ist Auguste Courtenay, Maler, großer Kunstpreis vom Rom. Was ist los mit ihr? Ich will offen sein, Tschaikowski. Mein Klient hat mit ihr geschlafen. Er ist verheiratet und hat Schiss, weil sie ihm gedroht hat, ihn umzubringen. Und ach. Ich frage mich, ob sie dazu imstande ist. Warum nicht? Glaube schon. Was anderes, Sie sind doch Kunstkritiker. Sehen Sie sich diese Zeichnung an. Ist die von Auguste Courtenay? Das glaube ich nicht. Ich danke Ihnen. Wir werden Sie jetzt allein lassen mit Alphonse Allais. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Oh, Ihre Kunstsammlung hat mir sehr gefallen. Naja, Sie müssten erst mal seine Büste sehen. Aber gerne. Oh, vom Flohmarkt. Es war ein Teil einer Schaufensterpuppe. Ein ungewöhnliches Stück. Teil einer Sirene, irgendeiner grauenhaften Galionsfigur, irgendeines Geisterschiffes, liebkost von glitschigen Algen und bunten Muscheln, wie erstarrte Küsse. Ohne Kopf, ohne Arme, die Kehle, dem Messer des Opferpriesters theatralisch dargeboten, über und über bedeckt mit Meeresmuscheln und Schnecken, die sich überlappen, starr, aber scheinbar immer von Wogen des Meeres bewegt. Unglaublich. Das verwirrendste Beispiel für ein surrealistisches Objekt. Die surrealistischen Brüste wirkten außerordentlich anregend auf mich. Ein Gespräch mit der heißglühenden Frau des Malers war dringend notwendig. Vor ihrem Haus in der Rue Camélière stand schon einer im Schatten eines Baumes. Als er mich bemerkte, ging er langsam zur Brücke. Plötzlich war er weg. Ich nahm seinen Platz vor dem Haus ein. Kommen Sie, ich habe mit Ihnen zu reden. Monsieur Courtenay, der Ehemann, war klein, hatte breite Schultern und große Füße, graumeliertes Haar, einen Schnurrbart und einen unendlich gelangweilten Gesichtsausdruck. Seine Anzugjacke beulte ein Revolver aus. Also, wie viel? Ist Madame Courtenay nicht zu Hause? Geht sie nichts an? Diesmal hat Miss Aline etwas größere Scheiße gemacht als gewöhnlich. Hm? Was meinen Sie? Sie wissen genau, was ich meine. Sie fragen gleich, wie viel. Aber ich will kein Geld, Monsieur. Es sei denn, Sie könnten mehrere Millionen auf den Tisch legen. Sie sind zu gierig. Ich habe keine Millionen. Es war Zeit, ihm meine Visitenkarte in die Hand zu drücken. Aha. Privatdetektiv. Was hat Sie auf die Sache gebracht? Sagen Sie mir, wo Ihre Frau ist. Vergessen Sie nicht, sie hat jemanden umgebracht. Sie ist unzurechnungsfähig. Aber Sie halten sie für schuldig. Ich weiß es nicht. Nicht mehr. Sie lieben Ihre Frau. Warum schleichen Sie um mein Haus herum? Ich muss Sie unbedingt sprechen. Ich habe Sie gesehen letzte Nacht. Lassen Sie ihr etwas Ruhe. Ich habe sie in unser Landhaus in Saint-Rémy-les-Chevreuses gebracht. Ich versichere Ihnen, sie ist nicht in der Lage, irgendwelche Fragen zu beantworten. Zu Hause zog ich Zwischenbilanz. Und schnell bedauerte ich dem Maler gegenüber so vertrauensvoll gewesen zu sein. Ich wusste nichts. Hören Sie, mein Schatz, ich schwimme ganz fürchterlich. Ich muss wissen, woher Ferrand von dem Millionending erfahren hat. Gehen Sie gleich zum Crepuscule ins Archiv. Ich brauche eine Liste mit allen Rattenopfern. Ah, das ist viel, Chef. Hm. Sagen Sie, ich habe nachgedacht. Ah. Wenn Marie Courtenay Ferrand getötet hat, dann hat sie aber bestimmt nicht die Leiche verschwinden lassen. Sie hatte Komplizen. Sind Sie sicher? Ich habe eher das Gefühl, dass Sie noch länger schwimmen werden, wenn Sie nicht bald die Polizei anschalten. Wenn Kommissar Farou die Leiche finden sollte, dann könnte er Ihnen von den Untersuchungsergebnissen erzählen. Und dann wüssten wir mehr. Eine gute Idee, mein Engel. Die Leiche wird wie eine Bombe einschlagen. Ich werde sie ihm direkt vor die Füße legen. Oh, oh Gott. Dann wissen Sie also... Am Bahndamm neben der Rue Blottière unter den Kohlen verbuddelt. Wieso da? Der Kohlenstaub auf der Treppe. Der war bei meinem ersten Besuch noch nicht da. Kann nur von den Sargträgern auf dem Rückweg von der Beerdigung mitgebracht worden sein. Mann, ist das eine Drecksarbeit. Hallo? Savater? Der Chef. Ich möchte, dass Sie sich gleich morgen früh auf die Socken machen. Mich interessieren die Vermögensverhältnisse zweier ehrenwerter Herren. Möchte wissen, ob sie an Erpressung lohnt. Was ganz Neues bei Ihnen. Wer sind die Opfer? Armand Godbert, Rue du Douanier und Auguste Courtenay, Rue des Camélias. Bis morgen dann. Ich trank einen Schluck, weil es immer noch so heiß war. Dann rauchte ich eine Pfeife, wovon ich Durst bekam, also trank ich noch einen Schluck. Wenn ich Farou, Ferrands Leiche, die mit Sicherheit unter den Kohlen am Bahndamm verbuddelt war, präsentieren würde, dann sollte ich meine Spuren verwischen. Ich kramte Hose und Jacke aus dem Versteck und durchwühlte die Taschen. In einer Hosentasche fand ich die 200 Francs, um die mich Ferrand in der Billardkneipe angepumpt hatte. Die Scheine waren nicht mehr neu. Einer hatte als Notizblock gedient. Aber keine Liebesschwüre standen drauf, nur Zahlen und Buchstaben. ALE 7809 war meine Telefonnummer. DEN 3510 war eine andere. Ich ging schlafen. Guten Morgen, Monsieur. Können Sie mir sagen, mit wem ich spreche? DEN 3510, Dr. Dallaruc. Und wer sind Sie? Bürmer, Nestor Bürmer, Privatdetektiv. Ihre Geschäfte gehen gut im Augenblick? So, lala. Nicht überarbeitet vielleicht? Naja. Kommen Sie doch einfach mal zu mir. Ich wohne Ecke Boulevard Arago und Avenue d'Enfer Rochereau. Dann plaudern wir ein wenig. Die Place d'Enfer Rochereau war sonnenüberflutet. In der Mitte thronte majestätisch der grünliche Löwe von Belfort auf seinem Sockel. Sie sind also Nestor Bürma. Ich dachte, es handelte sich um einen Scherz. Sie hatten mir vorgeschlagen zu kommen. Ein folgsamer Patient. Was kann ich für Sie tun? Bitte fassen Sie sich kurz. Hatten Sie einmal eine Patientin namens Marie Courtenay? Neurotische Nymphomanin, drogenabhängige Alkoholikerin? Bitte auch. Woher haben Sie eigentlich meine Telefonnummer? Ich stehe seit 2 Jahren nicht mehr im Register. Sie stand auf einem Zettel. Ferrand hieß der Mann, der ihn mir zugesteckt hat. Ja. Und? Was hatte ich aus dem Psychiater rauszukriegen gehofft? War überhaupt was rauszukriegen? Da war Courtenay eine bessere Adresse. Zu Hause war er nicht, also auf nach Saint-Rémy-les-Chevreuses. Das alte Ehepaar, das das Landhaus des Malers verwaltete und Marie Courtenay von klein auf kannte, war bäuerlicher, als es die Polizei erlaubt. Ja, Monsieur. Monsieur war mit der Kleinen gekommen. Die Kleine war hier im Schloss geblieben. Ja. Dann ist Monsieur wieder weggefahren. Ja. Und dann ist er wiedergekommen. Und jetzt sind sie gerade wieder weg. Ja. Der Ärger über meine Blödheit kroch langsam in mir hoch. Und auch das Wetter war schon seit Tagen zu schön gewesen. Es konnte nicht so bleiben. Immer dasselbe mit der Ile-de-France. Als ich durch Orsay kam, schüttete es wie aus Kannen. Das richtige Wetter, Monsieur Godbert, Bericht zu erstatten. Ja, Monsieur Bürmer, ich glaube, Sie haben meine Frau bereits kennengelernt, aber ich bin nicht dazu gekommen, Sie einander vorzustellen. Henriette, das ist Monsieur Bürmer. Ah ja. Henriette schenkte mir ihr zauberhaftestes Lächeln. Während wir die üblichen Höflichkeitsfloskeln austauschten, schielte ich auf ihre Hand. Kein Ehering. Nun, sind Sie weitergekommen? Vor seinem Blick hatten die Angeklagten früher den Kopf gesenkt, bevor er ihn gefordert und bekommen hatte. Sie können vor meiner Frau offen reden. Nichts Neues. Kein Verhauen, weder gestern noch heute. Ich möchte wissen, ob der Mann nicht irgendetwas im Schilde führt. Etwas, das ich nicht verhindern kann. Monsieur Godbert war so durcheinander, dass er mich und sogar sich selbst vergaß. Seine rechte Hand wanderte vom Schreibtisch zur Hüfte seiner Frau und streichelte sie mechanisch. Henriette Godbert schauerte, presste ihre Lippen zusammen. Dann fing sie sich wieder und nahm die Hand ihres Mannes weg. Ein heftiger Wind fegte durch die Bäume des Parc Montsouris. Ein Blitz zuckte durch die Wolken. Ich glaube, Sie werden einen Guss abbekommen. Kommen Sie, ich bringe Sie hinaus. Oben stand Henriette, deren Hände sich um das Eichengeländer krampften. Voller Hass sah sie auf ihren Mann. Das Gewitter kam wie eine Steuererklärung nieder. 4 dicken Tropfen auf die heißen Steine folgten keine weiteren mehr. Die bleifarbenen Wolken blieben über Paris und verlegten den Einbruch der Nacht vor. Wetter für einen Besuch bei Monsieur Courtenay. Ich wollte Sie gerade anrufen, Monsieur Bürmer. Meine Frau ist verschwunden. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von Ihnen. Ich lasse mich nicht noch mehr verarschen. Wo ist Ihre Frau? Sie ist verschwunden. Eben noch war sie auf ihrem Zimmer. Sein kummervolles Gesicht sah wirklich so aus, als sagte er die Wahrheit. Ich weiß nur, dass sie seit 48 Stunden keinen Mann mehr gehabt hat. Haben Sie ihr von mir erzählt? Ja, sie schien erleichtert und wollte mit Ihnen reden. Sie hat übrigens den Mord nicht begangen. Sie war betrunken, voller Drogen und hatte sich in der Tür geirrt, stolperte über einen Körper. Eine Leiche, blutüberströmt. Sie schreit auf, rennt weg, so wie sie ist, halbnackt, blutverschmiert. Ja, ja, eine spannende Geschichte, wirklich. Aber sagen Sie, wie hat Ihre Frau eigentlich dieses Haus verlassen? Durch die Eingangstür, durchs Fenster oder wie? Durch einen ehemaligen Lieferanteneingang. Die Tür war nur angelehnt. Wir schwiegen eine Weile. Wie ein Tiger im Käfig lief Courtenay im Zimmer auf und ab. Langsam wurde es dunkel. Der Maler knipste eine Lampe an. Nervös blickte er sich um, als hätte das Licht seine Frau angelockt. Es gibt Regen. Es donnert schon. Nein. Das war der Zug vom Citroën-Werk. Wenn man ihn so deutlich hört, gibt's Regen. Was war das? Offensichtlich ein Unfall. Wir hörten Getrappel auf der Brücke. Ein Arbeiter im Blaumann rannte auf die Rue de Camillard und fluchte. Der Fahrplan geriet durcheinander. Es hatte sich jemand vor die Lok geworfen. Merde, oh Merde. Marie Courtenay war kaum wiederzuerkennen, aber es gab keinen Zweifel. Der schöne Körper würde nicht mehr in leidenschaftlichen Umarmungen erbeben. Die Flicks sammelten die Überreste von ihr ein. Sie fanden einen Zettel in ihrer Jackentasche. Niemand ist für meinen Tod verantwortlich. Ich schäme mich. Ich habe den Mann in der Rue Blottier getötet. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Das ist alles Ihre Schuld. Reden Sie keinen Scheiß und reißen sich zusammen. Und tun Sie was für Ihre Frau. Sie ist tot. Aber man wird ihr posthum einen Mord anhängen, den sie nicht begangen hat. Weiß ich selbst, dass sie ihn nicht begangen hat. Wer hat sich damals um Ihre Frau gekümmert? Welcher Psychiater, meine ich? Dr. de Langlade. De Langlade oder de la Rue? De Langlade. Wer ist de la Rue? Ich schielte zur Ginflasche in seiner Hand, aber er hatte sie schon geschafft. Verschwinden Sie! Ich ließ ihn mit dem Gin-Geruch allein und ging den Weg, den die junge Frau genommen hatte. Das Schloss des ehemaligen Lieferanteneingangs war frisch geölt. Von außen. Eine kleine Vorarbeit, die nach den Ratten von Montsouris aussah. Ich kam gerade noch vor dem Gewitter nach Hause und ging schlafen. Der Regen begoss meine verschwommenen Gedanken. Celine ist Tor. Ja. Haben Sie mal einen Anruf erwartet? Die Flicks hatten Ferrand gefunden. Der Tote lag unter einem Kohlenhügel, gleich neben den Gleisen von Montsouris. Ach, wirklich? Farou wusste auch alles von Marie Courtenay, ihrem Leben, ihrer Begegnung in der Rue Blottier. Und Madame Courtenay hatte die Leiche unter die Kohlen geschoben. Ja, warum nicht? Anscheinend war sie nicht nur ein Klasse-Weib, sondern dazu noch ein Riesen-Weib. Salutnestor, schönen Tag noch, ich muss noch arbeiten. Die Presse hatte ihre Arbeit schon getan. Mein Freund Marc Covet vom Crépuscule hatte die Kinder ausgequetscht, die Ferrand gefunden hatten. Sie seien von einem Araber dazu angehalten worden, an einer bestimmten Stelle die Kohlen wegzugraben. Der Araber habe sich dann aber aus dem Staub gemacht. Konnte man ihnen glauben? Denn Araber wurden hier nicht gerade gern gesehen. Chef, wann sehe ich Sie denn nochmal? Bald. Aber nicht im Büro, ich brauche Luft. Treffen wir uns im Parc Montsouris. Im Park? Unter den leblosen Blicken der Statuen auf dem Rasen und den gleichgültigen der städtischen Angestellten, die den Durst des Rasens löschten, schlenderten wir zum See. Was, tatsächlich Selbstmord? Selbstmord, bei dem eine Frau in Stücke gehackt wird. Man hat eine unbequeme Zeugin aus dem Weg geräumt. Der Mörder hatte ihre Spur verfolgt. Wie denn? Marie Courtenay kannte zwar die Männer nicht, mit denen sie schlief, aber die Typen kannten sie als die Frau des bekannten Malers. Neulich habe ich einen überrascht, der Courtenay beobachtete. Leider ist er entwischt, sonst lebte Marie vielleicht noch. Nichts als Vermutung, oder? Ich glaube, dieser Kerl ist durch die Hintertür eingebrochen. Und, naja, der Kerl ist nicht nur ein altes Arschloch, sondern auch ihr letzter Liebhaber. Alle Männer sind Schweine. Ich bin anders als alle. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, Sie meinen, der Kerl hat... Sie rumgekriegt, mit ihr zum Tunnel zu gehen und da in einer Nische... Ach, das ist doch verrückt. Dabei fiel mir der Psychiater ein. Ein Verrückter. Und dieser blöde Satz, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Ein Selbstmord von Marie Courtenay hätte alle offenen Fragen beantwortet. Ich soll mich mit der angebotenen Lösung zufrieden geben, Helene. Und Courtenay hat auch seine Rolle. Er soll seine Beziehung spielen lassen, damit nicht zu viel Staub aufgewirbelt wird. Dann hätten die Gangster die Komödie extra für Sie in Szene gesetzt? Wie bescheiden. Es geht nicht um die Morde. Ferrand hat von mehreren Millionen gesprochen. Und je mehr ich mitkriege, desto mehr bin ich überzeugt, dass er richtig lag. Demnach wären die wirklichen Mörder... Die Ratten von Montsouris. Übrigens, ich habe die Liste der Opfer. Ach ja, die Liste. Ich habe nur die letzten drei Streifzüge notiert, weil sie sich die Zeit vorher sehr zurückgehalten haben. Also Zunächst Monsieur Boutreau, ein alter Rentner in der Rue Bonnier. In dem Haus, in dem Charles Le Goffic von der Académie Française und Lenin gewohnt haben. Aber nicht gleichzeitig, oder? Aha. Sie haben nur ein paar Flaschen aus dem Keller geklaut. Übrigens scheinen sich die Ratten hauptsächlich für Keller zu interessieren. Mhm. Und weiter? Ja, den zweiten Fall, Raymond Illas, versoffener Zeichner und Graveur, den lasse ich weg. Aber der dritte, der war in einer kleinen Villa in der Rue du Douanier. Sie kennen das Haus. Monsieur Goudbert wohnt da. Ein Spatz flog an meiner Nase vorbei, ließ sich kurz auf der Pyramide nieder und flatterte weiter zu einem großen Baum. Langsam legte sich meine Überraschung und ich ging mit Hélène ins Büro zurück. Auf dem Weg erzählte ich ihr von Henriette Goudberts seltsamem Verhalten. Na endlich, ich dachte schon, Sie interessieren sich überhaupt nicht mehr. Ja, was haben Sie denn rausgekriegt? Also, Auguste Courtenay, Eigentümer von einer... Courtenay interessiert mich nicht mehr, der Nächste, bitte. Armand Goudbert, ehemaliger Oberstaatsanwalt. Früher ein hübsches Sümpchen, jetzt keinen Zoom mehr. Aber werden wir bei ihm die Millionen wohl nicht finden? Weil eine junge Frau, seine angebliche Gattin, wie keine zweite das Geld unter die Leute bringt. Mhm. Nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist der Name der jungen Frau. Erzählen Sie mir nicht, sie heißt Henriette Ferrand, die Tochter des Toten. Nicht ganz. Sie ist die Tochter von Raoul Castelnau, einem Gangster, Freund von Ferrand, wegen zweifachen Mordes zum Tode verurteilt. Ein Ex-Oberstaatsanwalt und die Tochter eines zum Tode Verurteilten im selben Bett. Großer Gott. Hoffentlich zeugen die beiden keine Kinder. Das wäre eine blutrünstige Mischung. Und welche Schlüsse ziehen Sie, Chef? Keine. Ich halte es wie Ludwig der 14. On verra, wenn es was zu sehen gibt. Jetzt gehe ich erstmal zu Goudbert. Ich komme mit. Goudbert und Frau waren nicht zu Hause. Das pausbäckige Dienstmädchen meinte, sie kämen nicht vor dem Abend zurück. Na ja, bei dem Wetter? Dann komme ich heute Abend wieder. Übrigens, ich habe gehört, hier ist eingebrochen worden. Letzten Donnerstag, vor einer Woche, glaube ich. Hatten Sie Angst? Ich hatte mal einen freien Tag, Monsieur. Verbringe die Nacht bei einer Freundin. Solche Verbrecher wissen sowas immer ganz genau. Natürlich. Und Monsieur und Madame, waren die zu Hause? Ich glaube nicht, Monsieur. Also dann, auf zum nächsten Opfer. Raymond Illas wohnte in der zweiten Etage eines nicht mehr ganz neuen Hauses, Rue de la Tombissoire, Ecke Rue de Douanier-Rousseau. Hinter der Tür des Grafikers waren Stimmen zu hören. Als ich klopfte, verstummten sie. Los, öffnen Sie! Moment, ich komme ja schon. Ein junger Kerl mit einer dicken roten Nase stand in der Tür. Seine Stimmung schien übel zu sein. Was kann ich für Sie tun? So, ich gehe jetzt. Aber ich komme wieder, Monsieur Illas. Ein Araber, nicht besonders übel, aber auch nicht besonders vertrauenerweckend. Verdammt, die Rue Blottier. Pardon, Monsieur. Moment, nicht so eilig. Chef! Nein, nicht! Plötzlich hielt er ein Rasiermesser in der Hand. Ich musste zusehen, dass ich außer Reichweite kam, um eine Kanone rausholen zu können. Machen Sie keine Dummheiten, das ist ein Mörder! Das ist sogar der Mörder, lassen Sie mich durch! Ich stürzte hinter dem Araber her und sah ihn in Richtung Rue du Père Corentin rennen, am Zaun eines unbebauten Geländes entlang. Auf dem Grundstück tauchte eine ärmlich gekleidete Frau auf. Die Frau hatte den Araber gerufen. Der hatte sich umgedreht, dann um die eigene Achse gedreht und gedreht und gedreht. Jetzt lag er auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten. Gewehrschüsse hatten ihn niedergestreckt. Teufel nochmal, was soll der Scheiß? Als ich zu dem Grafiker zurückkam, fluchte er unflätig rum. Hélène hatte ihn daran gehindert, die Fliege zu machen. Chef, wenn Sie immer noch den großen Künstler der bewussten Zeichnung aus der Rue Blottier suchen, so sehen Sie ihn vor sich. Er hat noch mehr davon. Gehört zu einer Serie, die mir aus dem Keller geklaut wurde. Was wollte der Araber? Mich erpressen, wegen der Bilder. Da sollen die Millionen herkommen. Ja. Vor dem Kommissariat des 14. Arrondissements stand eine neugierige Menge. Hélène mischte sich darunter, um die Fakten zu erfahren. Die Frau hatte den Araber, ihren Liebhaber, erschossen, weil dieser ihren anderen Liebhaber ermordet hatte, einen gewissen Ferrand. Ferrand war also das Opfer eines Verbrechens aus Leidenschaft. Dadurch wurde nichts einfacher. Am Abend ging ich nochmals zu den Goudberts. Aber nur seine Frau war da. Sie nahm Ferrands Tod sehr kühl auf. Fast fröhlich. Großer Gott, sieht man mir das an? Warum sollte ich das verheimlichen? Das schöne Wetter, das macht mich glücklich. Und Sie? Macht schönes Wetter Sie nicht glücklich? Schöne Dinge machen mich glücklich, ja. Hässliche Dinge dagegen hasse ich. Zum Beispiel die Todesstrafe. Wirklich? Warum dieses Glaubensbekenntnis? Was wissen Sie? Vieles. Zum Beispiel, dass es Ihnen nicht schlecht geht, wenn Ihr Mann leidet. Dass Sie Ferrand kannten. Ach ja, der Erpresser. Ja, und das nutzen Sie aus, bei Godbert ebenso wie bei Ferrand. Hören Sie, Monsieur Burma. Sind Sie so dumm oder ist das Ihre Masche, einer Frau den Hof zu machen? Ich liebe meinen Mann. Und jetzt gehe ich. Henriette Godbert ließ mir nur ihr Parfum und eine Kippe im Aschenbecher zurück. Ich kapierte endlich, dass sie aus dem Tritt kam. Monsieur Burma. Ich wollte mich abmelden. Ferrand. Ja, schon gut. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Er machte nicht den Eindruck, als wäre er erleichtert. Nach einer Schweigeminute lächelte er gezwungen. Ich möchte Ihnen noch etwas erklären, Monsieur Burma. Es muss Ihnen unanständig vorkommen, dass ein ehemaliger Staatsanwalt. Aber Sie wissen ja, nach der Befreiung wurde ich eingesperrt. Das erzählten Sie, ja. Als ich rauskam, war ich ein anderer Mensch. Man hatte mich Monsieur Rüberab genannt. Aber mein Beil war stumpf geworden. Ich wusste, dass dieser Gangster, diese gemeingefährliche Ratte Castel, nur eine Tochter hatte. Ich ließ sie suchen und habe mich um sie gekümmert. Sie war so etwas wie meine Adoptivtochter. Offiziell war sie es natürlich nicht. Genauso wenig ist sie ihre Frau. Sie ist also ihre Geliebte. Die meisten Leute verstehen das nicht. Ich wollte wieder gut machen, Monsieur Burma. Was wollen Sie damit sagen? Ich war es, der ihn zum Tode verurteilt hat. Ein reizendes kleines Motiv gab das für eine Erpressung. Beide wollten nicht gern an diese Dinge erinnert werden. Aber Ferrand war noch hinter einer anderen Sache her und die hatte ihm nicht sonderlich viel Glück gebracht. Ich ging zurück in mein Büro, um nachzudenken. Dalauer, Sie erinnern sich noch an mich? Für 48 Stunden reicht mein Gedächtnis noch. Meins auch. Sie haben mir Spaß gemacht. Dafür bin ich auch da. Ich glaube, ich brauche ein paar Elektroschocks. Vielleicht kann ich Ihnen anderweitig helfen. Sie haben von einer Madame Courtenay gesprochen. Die ist tot. Aber Sie haben noch einen anderen Namen genannt. Ferrand. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der auch tot ist und dass der einen gewissen Castelnau zum Freund hatte. Der ist auch tot. Gestorben an einer Art Gehirnschlag im fahlen Morgengrauen. Das sollte mich wundern. Ich habe ihn gestern noch gesehen und da ging es ihm ausgezeichnet. Wie bitte? Er ist seit ungefähr 10 Jahren in der Psychiatrie Saint-Anne. Vollkommen verrückt. Er saß in seinem kleinen Zimmer auf dem schmalen Bett, aber nicht verrückter als viele andere, die frei herumlaufen. Er redete kein Wort. Er schreibt Gedichte. Ich habe vor, eine Sammlung von Texten Geistesgestörter zu veröffentlichen. Castelnaus Gedichte werden dabei sein. Eine interessante Persönlichkeit. Sie kennen doch seine Lebensgeschichte. Nicht so richtig. Wollen Sie seine Texte lesen? Der Psychiater war so freundlich gewesen, sich mit mir hierher zu bemühen. Jetzt konnte ich mich revanchieren. Geboren, um zum Tode verurteilt zu werden. 1939, wegen zweifachen Mordes. Er konnte beim Transport fliehen. Zu Beginn der Okkupation schnappten ihn die Deutschen. Zum zweiten Mal Todesstrafe. Er bricht aus, wird wieder geschnappt, flieht, schließt sich der Resistance an und lebte 1944 einige Zeit in den Katakomben. Nach der Befreiung hatte ihn die Polizei nicht vergessen, aber er war verrückt geworden. findet man in seinen Texten Spuren seines abenteuerlichen Lebens? Nein. Er schreibt hauptsächlich über Frauenbrüste. Hier, lesen Sie. Für die Schönheit der Brüste, die Zähne der Austern, den goldenen Schleim der Schnecken. Verschlungen, verdaut die Brüste. Oh, meine Leiche am Strand. Tja, so geht das meistens weiter. Für die Schönheit der Brüste. Diese Zeilen passten wie ein Büstenhalter auf das außergewöhnliche Kunstobjekt, das Anatol Jakowski auf dem Flohmarkt erstanden hatte. In der Bibliothek National schlug ich in den Zeitungen von 1939 nach. Ich erfuhr interessante Dinge über die Heldentaten des Raoul Castelnau. Zum Beispiel über den Einbruch im Juweliergeschäft Las Cave und dass der Tod der beiden Nachtwächter wohl eher ein Unfall war. Dann sah ich mir den Plan vom unterirdischen Paris an. Das 14. Arrondissement ist ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. Was wurde denn erbeutet? Haufenweise Perlen. Sie wurden nie gefunden. Und seine Freunde? Seine Komplizen? Nicht alle waren Kriminelle. Er war ein Schöngeist, ein Freund der Literatur und Kunst. Haben Sie mit der Versicherung gesprochen? Nein, noch nicht. Mondial Albatros Versicherung. Monsieur Loriot am Apparat. Nestor Birma, haben Sie inzwischen die Perlen von Las Cave gefunden? Leider nein, Monsieur Birma. Haben Sie eine Spur? Steht die Prämie noch? Aber ja, durchaus. Ich hoffe nur, bei Ihnen steckt mehr dahinter als bei dem anonymen Anrufer von neulich. Er hat uns dieselbe Frage gestellt wie Sie. Das waren Ferrands Millionen. Er glaubte, den Perlen auf der Spur zu sein, und weil er es alleine nicht schaffte, hatte er mich angerufen. Die Ratten von Montsouris wollte er nicht einweihen. Ein großer Wirrwarr. Chef, Sie schwimmen immer noch. Die Büste von Jakowski? Ich muss sofort dahin. Sie schon wieder, Bürmer? Sie hatten einen verdammt guten Tag, Jakowski, als Sie Ihre berühmte Büste gekauft haben. Schon mal was von Jeff Harrison gehört? Ja, kleckst er ein bisschen rum, macht er aber ganz nette Objekte. Mhm. Er ist während der Okkupation gestorben. Hat Harrison seine Objekte signiert? Was hat das mit meiner Büste zu tun? Harrison war befreundet mit Castelnau, einem Gangster, der 39 Perlen von immensem Wert abgeräumt hat. Ach. Und Sie meinen? Mhm. Kommen Sie, schauen wir nach. Ferrand ist tot. Und die Perlen sind verschwunden. In der Büste von Jakowski sind sie auch nicht. Die Ratten von Montsouris haben auch keine Ahnung. Das glaube ich kaum. Bei den letzten Einbrüchen haben sich die Ratten sehr für Keller interessiert. Entweder suchen sie einen Eingang zu den Katakomben oder einen bestimmten Gang. Warum sollten sich die Ratten für die Katakomben interessieren? Weil Castelnau einige Zeit da unten gelebt hat. Vielleicht haben die bei Godbert eingebrochen, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Von Madame Godbert. Aber Madame wusste nichts, konnte nichts wissen. Sie hatte selber gesucht und nichts gefunden, sonst hätten sie doch längst Ruhe gegeben. Auch ihre Gespräche mit ihrem Vater in Sainte-Anne ergaben keine Hinweise. Ich zog meine kleine Surrealistennummer ab und rezitierte das Gedicht über die Schönheit der Brüste. Ich sprach von Jakowskis Büste. Es tut mir leid, Monsieur Birma. Die Rückgabe der Perlen würde einen Teil der Vergangenheit auslöschen. Schade, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Als wir uns verabschiedeten, war ich so klug wie zuvor. Dunkelheit hüllte die Avenue Rey ein. Vor mir erhob sich düster der Wasserspeicher von Montsouris. Da drin waren mindestens 200 Millionen Liter Trinkwasser, verteilt auf unterirdische Gewölbe, deren Pfeiler in immer kühlem, grünlich schimmerndem Wasser stehen. und am Zugang zu dem untersten Behälter verrichten die Forellen als Zeugen für sauberes Wasser brav und still ihre Arbeit im öffentlichen Dienst. Zu Hause konnte ich lange nicht einschlafen. Als ich Raoul Castelnau in meinem Zimmer sah, wusste ich, dass ich schlief. Er war mit dem Blut seiner Opfer beschmiert. Dann kam Armand Godbert hinzu in seiner roten Robe und Henriette nackt unter dem Morgenmantel von Marie Courtenay, auf den roten Haaren einen scharlachroten Witwenschleier. Am nächsten Morgen ging ich zu Godbert. Reden Sie, Würmer. Die Perlen haben mehrmals das Versteck gewechselt. Castelnau war ja nicht verrückt, wenn ich so sagen darf, aber in diesem Objekt haben wir nichts gefunden. Reden wir also nicht mehr darüber. Suchen wir lieber das Versteck, in dem Castelnau seine Beute zuletzt versteckt hat. Wo hat er die letzte Zeit als freier Mann verbracht, psychisch und physisch? In diesem Viertel hier. Unter diesem Viertel, besser gesagt, in den Katakomben. Und deswegen haben die Ratten von Montsouris das Viertel unsicher gemacht, hauptsächlich die Keller und Kellergeschosse. Aber wie sind Sie... Ja, Monsieur, auch diese Männer suchen die Perlen. Woher sie die Informationen haben, weiß ich nicht. Aber höchstwahrscheinlich wollen Sie die Beute nicht zurückgeben. Das können Sie mir wohl glauben. Sehen Sie, das Vorgehen der Ratten unterscheidet sich zu sehr vom üblichen Vorgehen in dieser Branche. Und bei Ihnen hofften Sie, zusätzliche Hinweise zu finden. Agentur Fiat Lux? Hélène, ich werde mir mit Monsieur Godbert den Wasserspeicher von Montsouris ansehen. Ganz allein? Haben Sie keine Angst? Nö. Der glühend heiße Hof vor dem Eingang reflektierte Hitze und Licht. Wir spürten den heißen Kies unter den Sohlen. Der schon ältere Führer warf einen Blick auf Henriette, die nicht viel anhatte unter ihrem Rock und ihrer Bluse. Gehen wir. Ich hoffe, Madame wird nicht frieren. Da drin ist es kalt wie das Wasser. Eine Abkühlung ist niemals schlecht, Monsieur Beaumont. Als wir an den Forellen vorbeikamen, stieß ich Godbert in die Seite. Seine Frau war mit dem Führer vorausgegangen. Er zuckte zusammen. Wovor haben Sie Angst? Dass Sie ins Wasser fallen oder dass ich die Scheiben des Aquariums kaputt schlage, um an die Perlen zu kommen? Ja, es ist ganz schön dunkel hier. Wir tasteten uns blind durch den dunklen, feuchten Gang. Ich ging voraus. Ein Schlag auf die Schulter schickt dich nicht so leicht in ein Bassin, das nur darauf wartet, dich mit seinen kalten Wassermassen wie mit einem Leichentuch zu bedecken. Ich hatte noch meinen Revolver. Jetzt bist du reif, Godbert. Du hast es so gewollt, Richter. Hören Sie, Richter, wie sie sich lustig macht über Sie. Sie hat sie nach Strich und Faden verarscht. Richter, worauf spekulieren Sie? Sie kommen ja sowieso noch raus, um in den Knast zu wandern. Ihr Spiel ist aus. Bravo, Monsieur Burma. Sie haben gute Arbeit geleistet. Aber mir wäre lieber gewesen, er hätte sie getötet. Niemals hätte er sich aus der Affäre ziehen können. Sie trat aus der Dunkelheit auf mich zu wie ein Gespenst. Unter ihrer halb aufgeknöpften Bluse atmete es heftig. Ihre goldbraunen Augen glänzten seltsam. Die roten Haare sträubten sich. Er wird sie auch so nicht aus der Affäre ziehen können und sie sich auch nicht. Ach, mir ist das doch scheißegal. Keine Bewegung, Bürger. Was wollen Sie mit dem Revolver? Wollen Sie Ihren Kollegen weismachen, dass die Kugel in meinem Kopf auch ein Unfall war? Bleiben Sie, wo Sie sind. Und versuchen Sie nicht mehr zu folgen. Wohin denn, du Idiot? Selbst wenn die Perlen in den Aquarien wären, hättest du gar keine Zeit, sie zu finden und damit abzuhauen. Aber die Perlen sind gar nicht da, die waren nie da. Was? Du alter Esel. Castelnau hat die Perlen zwar geklaut, aber ist sie gleich wieder losgeworden. Was glauben Sie denn, warum die Deutschen ihn haben entwischen lassen? Das ist nicht wahr. Ja, halt das die Schnauze, Richter. Das glaubst du nur, weil dir jemand immer wieder erzählt hat, die Perlen seien irgendwo versteckt. Mit etwas Ausdauer könnte man an die rankommen, hat der Experte gesagt. Dieser Experte steht da und lacht sich schlapp. Sieh sie dir an. Habe ich recht? Ja. Vollkommen. Hörst du es, Richter? Sie hat dich verführt, um ihren Vater zu rächen. Denn nicht du hast sie aufgenommen, sondern sie hat dich hochgepäppelt, als du aus dem Knast kamst. Und dann hat sie dir von den Perlen erzählt und dich zum Chef der Ratten von Montsouris gemacht. Und nur aus einem einzigen Grund, um dich vor aller Welt bloßzustellen. Hure! Henriette stand oben an der Tür. Schweigend hatte sie meinem Bericht zugehört, wie ein braves kleines Mädchen. Sie umklammerte mit beiden Händen das Geländer, schwankte hin und her. Das war's, Goldbär. Der Richter ist schuldig. Nein, sie Dreckskerl! Er sprang die Stufen nach oben hoch, schnappte sich Henriette und warf sie die Treppe herunter. Ich sah sie wie eine Puppe auf mich zukommen. Ihr Gesicht war verzerrt, der Mund stand offen. Ihre Augen brannten vor Hass, der jetzt endlich befriedigt war. Er rannte durch den dunklen Gang. Und dann hörte ich ein lautes Platschen. Ich beugte mich über das Geländer. Jetzt musste erstmal das Trinkwasser aus diesem Bassin für den Verbrauch gesperrt und das Bassin desinfiziert werden. Langsam ging ich zurück. Mein Fuß stieß gegen einen schweren Gegenstand. Ich hob ihn mechanisch auf. Es war mein Revolver. Eine saubere Sache hatte dieser Ferrand mir eingebrockt. Millionen, dass ich nicht lache. Hallo, Nestor. Hallo. Da sind wir ja noch nicht zu spät gekommen. Nein, diesmal nicht. Sag mal, hast du mit deinem Revolver geschossen? Eine saubere Sache. Hatte mir nichts als Ärger eingebracht. Merde. Und jetzt standen die Flicks vor mir und stellten Fragen. Sie hörten Die Ratten von Montsouris nach dem Kriminalroman von Léo Mallet, aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Nestor Burma, Christian Brückner. Hélène, Sabine Postel. Ferrand, Matthias Ponnier. Godbert, Aljoscha Sebald. Henriette, Katja Teichmann. Farou, Dieter Eppler. Monsieur Jakowski, Ernst Konarek. Monsieur Courtenay, Felix von Manteuffel. Savater, Peter Panhans. In weiteren Rollen Wilkrit Gröjell, Manfred Georg Herrmann, Bodo Primus, Margarete Saalbach, Reinhard von Stolzmann, Andreas Serda, Jutta Fehlinger und Doris Wolters. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Hanna Lang, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1993.